die göttliche komödie von dante die hölle fünfter gesang so stiegen von dem ersten grund wir nieder zum zweiten welcher mindern raum umgürtet durch größern schmerz der bis zum heulen peinigt hier stehet minos grauenvoll und knirschend er untersucht die schuld beim eintritt richtet und weist hinab nach zahl der schweifesschwingen ich sage daß wenn die verruchte seele vor ihm erscheint sie alles ihm gestehet und jener kenner der vergehen schauend was für ein ort der hölle für sie tauget umschlingt so oft sich mit dem schweif als stufen er sie hinunter will gesendet wissen in scharen stehn sie stets vor ihm sie treten der reih nach zum gericht bekennen hören den spruch und werden dann hinabgeschleudert der du der schmerzenreichen wohnung nahest sprach zu mir minos als er mich erblickte so hohen amtes übung unterbrechend wahr deinen eintritt schaue wem du trauest laß dich des eingangs breite nicht betrügen und drauf zu ihm mein führer was doch schreist du verhindre nicht sein vorbestimmtes wandern man will es so an jenem orte wo man vermag das was man will und frag nicht weiter anjetzt beginnen schmerzenvolle töne hörbar zu werden dorthin nun gelangt ich wo vieles jammern mich erschüttern sollte ich kam zu einer lichtberaubten stätte wo's gleich dem meer beim ungewitter brüllet wenn es zum kampf erregte stürme peitschen der wirbelwind der hölle nimmer ruhend führt jähen zuges mit sich fort die geister zur qual umher sie schwingend und sie schüttelnd wenn in des abgrunds nähe sie gelangen da geht es an ein klagen schrein und jammern da schallet lästrung gegen gottes allmacht und ich vernahm daß zu dergleichen qualen verdammet sein die fleischlichen verbrecher so die vernunft den lüsten unterworfen gleichwie beim reif die starr auf ihren schwingen in breiten dichten scharen sich entfernen so führt die windsbraut hier die schlimmen geister hierhin und dorthin aufwärts und hernieder und keine hoffnung kann sie jemals trösten auf ruhe nicht ja nicht auf mindres leiden und wie die kranich kläglich kreischend ziehen in lüften eine lange reihe bildend so sah ich laut geheul erhebend schatten von jenem sturm getragen sich uns nahen da sprach ich meister wer sind jene seelen die von der düstern luft gepeitscht so werden die erste derer über die du nachricht zu haben wünschest sprach zu mir nun jener ist vieler zungen kaiserin gewesen der unzuchtlaster war sie so ergeben daß ihr gelüst sie durch gesetz erlaubte die schande die sie traf von sich zu wälzen sie ist semiramis von der wir lesen daß sie auf ninus folgt und sein gemahl war das land besaß sie das der sultan dränget die andre ist sie die liebend sich getödtet und treue brach der asche des sichäus kleopatra die wollüstige folgt ihr ich sah auch helena ob der im argen so viele zeit verstrich achill den großen der bis zuletzt gerungen noch mit liebe paris und tristan sah ich mehr als tausend der schatten nannt und zeigt er mit dem finger die unserem leben liebe einst entführte nachdem von meinem meister ich vernommen der alten ritter all und frauen namen ergriff mich mitleid daß ich wie verwirrt stand o sänger sprach ich mich verlangt zu reden mit jenen beiden die vereint dort wallen und von dem wind so leicht getragen scheinen und er zu mir sieh zu wenn sie uns nahen und dann beschwöre sie bei jener liebe die sie umhertreibt und sie werden kommen sobald der wind sie gegen uns gelenket erhob die stimm ich o gequälte seelen steht red uns so es euch kein andrer wäret wie tauben stracks die luft mit offnen schwingen wenn sehnsucht sie zum süßen Neste hinlockt, durch Fliegen, von dem eignen Trieb getragen, so kamen aus der Schar, wo Dido weilte, auf uns heran, sie durch die argen Lüfte. Denn mächtig war das liebevolle Rufen. O du, mitleidiges und holdes Wesen, das durch die purpurdunkle Luft uns aufsucht, die wir mit blut'gem Rot die Welt gefärbet, wenn gnädig uns des Weltalls König wäre, so würden wir für deinen Frieden bitten, weil du dich unsers grausen Wehs erbarmest. Was willst du wissen, sprich, und was uns sagen? Wir hören zu und werden mit dir sprechen, solange noch, wie jetzt, die Winde schweigen. Es liegt die Stadt, wo ich geboren wurde, am Meeresstrand, wo sich der Po hinabsenkt, mit den Begleitern Ruhe dort zu finden. Liebe, die schnell an zarten Herzen haftet, erfasste diesen durch das schöne Äußere, das mir geraubt ward. Noch betrübt die Art mich. Liebe, die Lieben nie erlässt, Geliebten, ließ mich an ihm so groß Gefallen finden, dass, wie du siehst, es noch nicht von mir weichet. Es führte Liebe uns zu einem Tode. Kaina harrt des, der uns schlug im Leben. Das war's, was uns von ihnen her ertönte, als ich vernommen die gekränkten Seelen, senkt ich den Blick und hielt so lang ihn nieder, bis mich der Dichter fragte, nun, was sinnst du? antwortend drauf begann ich weh wie führte so vieles sehnen so viel süßes träumen doch diese hier zum schmerzenreichen hintritt dann mich zu ihnen wieder wendend sprach ich und hob so an franziska deine marter entlockt mir fromme schwermuthsvolle tränen doch sage mir zur zeit der süßen seufzer wie und woran gewährte euch die liebe daß ihr den unbestimmten wunsch erkanntet und sie zu mir es gibt kein größres leiden als sich der frohen zeiten zu erinnern im elend wohl hat dies gewußt dein lehrer doch wenn die ersten wurzeln unsrer liebe zu kennen du so große sehnsucht hegest mach ich's wie der so worte mischt und tränen wir lasen eines tages zum vergnügen von lancelot wie liebe ihn umstricket wir waren ganz allein und ohne arges zum öftern trafen schon sich unsre blicke beim lesen und entfärbte sich das antlitz doch was uns ganz besiegt war eine stelle als wir gehört wie das ersehnte lächeln von so erhabnen liebenden geküßt ward da küßte mich der nie sich von mir trennet ganz bebend auf den mund zum gallehaut ward uns jenes buch und wer's geschrieben hatte an diesem tage lasen wir nicht weiter indem der schatten einer dieses sagte weinte der andere so daß ich vom mitleid ohnmächtig wurde gleich als ob ich stürbe und niederfiel wie tote körper fallen. Fünfter Gesang